nach dieser Studie für Übermehrklänge von Heinz Holliger eine weitere Komposition, eine Komposition diesmal von Michael Meyerhof. Sie hat den Titel Specific Objects für 6 Spieler mit Motoren auf Readymades. 2011 bis 2012 entstanden und es spielt das Suonomobile Ensemble. Christian Kemper, German Moreno Brull, Neos Estrellas Calderon, Malte Giesen, Thomas N. Krüger, Lee Ferguson. Sie spielen alle diese Readymades mit Motoren und dirigiert wurde das Ganze von Christoph M. Löser. Schon mal als Ankündigung, nicht, dass Sie sich wundern oder dass ihr euch wundert. Es gibt längere Pausen in dem Stück, die sind einkomponiert. Zum Teil hört man dann die Umgebungsgeräusche. Ich hoffe, dass die hauseigene Automatik sich nicht einschaltet. Eine längere Pause ist ab 10:40, die ist aber mit einkomponiert und auch so gewollt. Thank you. Nun zurück zu einem, ja, praktisch wieder Bootleg von dem Konzert, das vorher schon zu hören war, von Nika Son im Golden Poodle Club, der erste Teil. Und nun eine Aufnahme, die der erste Teil des ersten Teils praktisch ist. Es ist eine längere Aufnahme, aus der ich ein Stück rausgenommen habe. Und das können wir jetzt hören. Nika Son. Live-Aufnahme aus dem Golden Pudel Club mit Nika Son. Es geht jetzt weiter mit Adam Esnan. Adam Esnan ist ein junger elektronischer Musiker aus London, der zu Gast war am 4. Mai in dem Westwerk bei dem Cloudspotter-Konzert. Er spielt elektronische Musik mit konkreten Aufnahmen, sonst auch Field Recordings genannt, bearbeitet sie live an seinem Mischpult und spielt was dazu, zum Teil mit Kontaktmikrofonen, arbeitet auch mit präparierten Lautsprechern. Und wir hören jetzt circa, ich glaube, 8 Minuten aus seinem Solo eine Aufnahme vom Westwerk. Ja, etwas abrupt, aber es ist eben ein Ausschnitt aus einem längeren Solo von Adam Esnan, das wir gerade hörten. Elektronische Musik mit vorbereiteten Aufnahmen, gestaltet live am 4. Mai im Westwerk. Eine Aufnahme, die gemacht wurde im Rahmen der stark bewölkten Konzerte Cloudspotter 1. Und gleich hören wir eine Aufnahme von Cloudspotter 2. Das war einen Tag später, am 5. Mai. Diesmal allerdings ein akustisches Instrument. Leonel Kaplan aus Argentinien, genauer Buenos Aires, spielt Trompete solo. Und ich habe aus seinem längeren Trompeten-Solo 9 Minuten aus dem 2. Teil genommen. Er spielt mit Trompete, mit dem Dämpfer, mit einer, ja, praktisch um einige Teile entledigten Trompete. Und das hören wir jetzt gleich. Ja. Thank you. Soweit ein Ausschnitt. Ich kann jetzt schon ankündigen, dass Electronic Jam heute nicht senden wird. Also alle Freunde der Drum and Bass Musik à la Electronic Jam muss ich leider auf den dritten Freitag, das ist der 16. Juni, vertrösten. Dann, beziehungsweise auf den 17. Juni 0 Uhr, da geht es dann höchstwahrscheinlich weiter mit Electronic Jam. Ich hatte ja einige Ausschnitte aus längeren Sets von Blurred Edges Aufnahmen gesendet. Da, um die ganzen Aufnahmen nochmal zu hören, stellte ich dann noch eine Nachtschleife zusammen. Die beginnt allerdings mit einer anderen Musik, und zwar circa 57 Minuten sind dann zu hören ab 0 Uhr Observing Systems von dem erweiterten Tide and Tickle Trio. Eine Aufnahme ist von 2003, die komplette CD. Danach gibt es dann Adam Esnen, Elektronik, konkrete Aufnahmen. Jonas Kocher, den wir gar nicht gehört haben, auch von dem Cloudspotter-Konzerten. Akkordeon Solo, dann das komplette Solo von Leonel Kaplan, den wir gerade gehört haben, dann der ganze Set von KLS mit Reinhard Hammerschmidt und von Nika Sohn, den ersten Set komplett und den Phantom Horse Set von gestern, ich glaube auch komplett. Ja, genau, der ist auch komplett. Das allerdings dann erst so ab, ja, circa 1 Uhr. Morgen. Jetzt noch zum Schluss eine Aufnahme, die ich noch nicht eingespielt habe. Ein Duo von Michel Doneda von dem Frequenzkonzert, Frequenzgänge-Konzert am 15.05. zusammen mit Nils Ostendorf. Nils Ostendorf spielt Trompete, Michel Doneda Saxophon.